Dobberkau ist da. Ein Hörspiel von Helmut Beetz mit Horst Hiemer und Viktor Deiß. Tja, wie gesagt, Kollege. Bechtold. Ich weiß, ich habe Ihren Namen nicht vergessen, das wäre ja. Also wie gesagt, schön, dass wir uns sehen, dass Sie es haben möglich machen können. Mir liegt ein bisschen daran, mit der Sache endlich zu Rande zu kommen. Das ist richtig. Ehe wir nun einsteigen, muss ich Sie bitten, alles, was ich sage, richtig zu verstehen. Ich hoffe, Sie verstehen diese Bitte richtig. Also verstehen Sie mich recht. Ich versuche es. Wie bitte? Ich versuche immer, richtig zu verstehen. Ich gebe mir Mühe. Ich betrachte es als einen Teil meines Berufes. Was heißt Beruf? Sagen wir lieber Aufgabe. Ich bin begierig zu begreifen. Verstehen Sie? Ja, völlig klar, der Fakt. Wissen Sie, Kollege... Zaumseil... Ich weiß. Ich habe Ihren Namen nicht vergessen. Ja, wissen Sie, Kollege Zaumseil, es gibt Dinge, die sind sicher ganz leicht zu begreifen. Und man tut sich schwer damit. Oh, und ja. Andere, die sehen auf den ersten und auch noch auf den zweiten und dritten Blick aus wie unlösbare Rätsel. Und plötzlich hat man kapiert. Genau, man schlägt sich an den Kopf und sagt sich, warum hast du nicht schon längst? Kenn ich. Und dann gibt es noch das, man glaubt, eine Sache längst begriffen zu haben und auf einmal sieht man sie aus einem anderen Blickwinkel und man steht da wie... Ja, so ist das Leben. Wie eine Kuh vor dem neuen Tor. So ist das Leben, wie gesagt. Aber keine Angst, wir kommen schon überein miteinander. Ich verstehe Sie nicht ganz. Ich meine, es gibt immer jemanden, der einem helfen kann in so einer Situation. Sicher. Ganz sicher. Entschuldigen Sie bitte, kleinen Moment. Beate, hör mal. Wenn Dobberkau kommt. Dobberkau, du weißt doch. Wenn er kommt, sag mir sofort Bescheid. Auch wenn der Kollege... Bechtold. Danke. Auch wenn der Kollege Bechtold noch bei mir ist. Danke, Ende. Entschuldigen Sie. Aber bitte. Ja. Was wollte ich sagen? Sie sprachen gerade von der Hilfe in bestimmten Situationen. Ja, richtig. Wir werden schon zurechtkommen, da bin ich sicher. Zumal es nur um Kleinigkeiten geht. Aha, Kleinigkeiten. Wir sind also jetzt beim Kern der Sache. Wir sind jetzt bei der Sache, wegen der wir heute hier zusammensitzen. Es gibt also gewisse... Wir hätten da einfach ein paar Fragen, um es mal so auszudrücken. Wer ist wir? Na eben wir. Verstehen Sie mich recht. Ich vertrete nur. Ich vertrete den Auftraggeber, der ja nicht eine einzelne Person ist, wie Sie sich ja denken können. Ich weiß es sogar. Sie brauchen mir nichts zu erklären. Hervorragend, ja. Wie gesagt. Sie hätten da noch ein paar Fragen. Die das Stück betreffen, ja. Wir haben es alle gelesen. Das ist erfreulich. Wie bitte? Ich sagte, das ist erfreulich. Oder anders... Dieser Umstand ist eine gute Voraussetzung für ein Gespräch. Was soll diese Polemik? So kommen wir wirklich nicht weiter. Ich weiß nicht, warum Sie so einen polemischen Ton. Ich verstehe Sie nicht. Natürlich haben wir alle das Stück gelesen. Das machen wir immer. Was denken Sie von uns? Nein, so geht das nicht. Aber hören Sie mal... Wir wollen sachlich bleiben. Trinken Sie einen Kaffee? Warum nicht? Man muss doch vernünftig und in Ruhe miteinander reden können. Das muss doch einfach möglich sein. Wer sind wir denn? Beate, machst du uns bitte einen Kaffee? Nein, nicht den aus der Kantine. Mach du ihn bitte selbst. Ich habe einen Schriftsteller hier. Und die sind verwöhnt, was den Kaffee angeht. Habe ich recht, Kollege Bechtold? Er sagt auch, du sollst den Kaffee machen. Moment, Beate. Dobberkau ist noch nicht, nein? Nein, nicht gleich reinschicken. Nur sagen, wenn er da ist. Nicht reinschicken. Hörst du? Gut, danke, Ende. Entschuldigen Sie. Bitte, das war aber nicht nötig. Dass Dobberkau nicht reinkommen soll? Nein, das mit dem Kaffee. Der aus der Kantine ist wirklich miserabel. Das bezweifle ich nicht. So. Aha. Ich habe schon in etlichen Kantinen Kaffee getrunken, Verlage, Rundfunk, Fernsehen. Und? Naja. Also, eine typische Erscheinung, Kantinenkaffee hat einen sehr niedrigen Standard. Wenn man will, kann man es so sagen. Wir machen keinen Bogen um diese Fragen. Wir sprechen sie offen aus. Wir legen die Karten offen auf den Tisch. Daran zeigt sich unsere gewachsene Stärke, unsere Kraft. Ihr Schriftsteller seid ja nun auch endlich so weit, dass ihr den Finger auf die Wunden legt. Das ist gut so. Das ist eine gute Sache. Nur so geht es voran. Ah, Beate. Danke, wir gießen uns schon selbst ein. Lass nur, wenn Dobberkau kommt, du weißt Bescheid. Sieht gut aus, was? Wenn er auch so schmeckt. Ich meinte Beate. Ach, die Sekretärin. Sie ist hübsch, was? Sie ist doch hübsch. Wie man es nimmt. Sind Sie anderer Meinung? Das ist sicher eine Geschmackssache. Das heißt also, Sie finden sie nicht? Doch. Sie ist sicher das, was man gemeinhin als hübsch bezeichnet, landläufig. Wenn ich es mir recht überlege, ja, sie ist hübsch. Sie müssen mir keinen Gefallen tun. Ich habe vielleicht manchmal etwas verschrobene Ansichten. Aha. Vielleicht bin ich sogar ein bisschen verschroben. So. Manchmal bilde ich mir sogar etwas darauf ein. Ja, aber lassen wir das. Warum? Das ist doch ein interessanter Fakt. Wir sind doch unter uns. Da können wir doch über so etwas reden. Lohnt sich nicht allzu sehr. Bitte. Ist ja Ihre Sache. Übrigens, was Sie denken, ist nicht. Was ich denke? Sie denken doch sicher was. Ich versuche immer zu denken. Das gelingt allerdings nicht immer. Manchmal guckt man nur so vor sich hin. Und dann denken Sie gar nichts? Das kann ich mir nicht leisten. Schriftsteller müsste man sein. Na, hören Sie mal. Nur ein kleiner Scherz. Sie dürfen nichts krumm nehmen, was ich sage. Wir sprechen aufrichtig und sachlich miteinander. Und humorvoll. Kameradschaftlich. Wenn da mal ein falscher Ton mit drin ist, er dient nur unserer gemeinsamen guten Sache. Klar? Ich habe mir fest vorgenommen, nicht allzu empfindlich zu sein. Das ist eine gute Sache. Eine Faust muss schon mal zuschlagen können, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Zuschlagen. Ich meine damit auf die Schulter. Anders nicht. Nur auf die Schulter. Kameradschaftlich. Ab und zu geht da schon mal einer parterre, einer, der sowieso ein bisschen weich in den Knien ist. Unter Umständen kann das heilsam sein. Ja. Ihr Stück. Darüber müssen wir sprechen. Darum bin ich schließlich hier, oder? Ihre Auslagen bekommen Sie selbstverständlich zurückerstattet. Beate macht das fertig. Sagen Sie ihr alles, die Kilometer, den Warentyp, eben alles notwendig. Ich hatte sowieso hier zu tun. Sie haben einen Anspruch darauf. Wenn Sie meinen. Die Mittel dafür sind da. Und wenn wir sie nicht ausschöpfen, werden Sie uns nächstes Jahr klar? Ich bin mit dem Zug gefahren. Kriegen Sie erst die Klasse erstattet? Ich bin zweiter gefahren. Sie haben aber Anspruch. Der Zug hatte keine erste. Fragen Sie Beate, ob sie die Fahrkarte als Beleg braucht. Wenn nicht, soll sie Ihnen das Geld für die erste geben. Beate, hör mal. Wie ist denn das, wenn... Lassen Sie doch bitte, das ist doch nicht so wichtig. Wie Sie meinen. Beate, was ich noch fragen wollte, Dobberkau? War ja nur eine Frage, Mädchen. Dank, Ende. Jetzt fällt mir ein, was ich sagen wollte, als ich sagte, was Sie denken, ist nicht. Was ist nicht? Mit Beate ist nichts. Der Sekretärin zwischen mir und Beate, nicht das Geringste. Was sagen Sie dazu? Bin ich nun vorbildlich oder komisch? Vielleicht können Sie sowas wie mich mal verwenden, in einem Stück oder so. Na, ich will Ihnen doch nichts einreden. Sonst heißt es noch, wir zwingen euch die Themen auf. Kennen Sie den schon? Alles ist schlechter geworden, nur eins ist besser geworden, die Moral ist schlechter geworden. Ja, da spielt sich nicht das Geringste ab zwischen uns. Dabei ist Beate verflucht hübsch, wie ich immer wieder feststellen muss. Auch Sie haben es zugegeben. Ja. Und ich habe trotzdem nichts mit ihr. Und ich rede ganz offen mit Ihnen darüber. Warum wohl? Weil ich finde, weil endlich die kleinbürgerlichen Tabus, die uns verboten haben über Fragen der sexuellen Moral, weil die Zeiten nun endlich vorbei sind. Man kann diese Fragen jetzt offen diskutieren. Mhm. Sagen Sie ihr nachher, was Sie bekommen. Erste Klasse. Auch der Strittmatter wurde von uns sein Geld bekommen. Da brauchen Sie sich also nicht zu zieren. Bei uns geht alles korrekt, zu keine Ziererei. Sie sind übrigens der Erste. Sie sind ein bisschen unheimlich, wissen Sie? Ich bin ganz einfach nicht sehr geschäftstüchtig. Und ich habe nichts mit meiner hübschen Sekretärin. So hat jeder sein Kreuz zu tragen. Ja, wir wollten doch eigentlich... Ja? Bitte? Mein Stück. Das Stück, das ich in Ihrem Auftrag... Ich vertrete hier nur den Auftraggeber. Daran habe ich nie einen Zweifel gelassen, oder? Nein, nein. Ich vertrete den Auftraggeber. Meine private, persönliche Meinung tut nichts zur Sache. Halten Sie so wenig von ihr? Sie ist in die Meinung des Kollektivs, das ich hier vertrete, eingeflossen. Es gibt also eine kollektive Meinung darüber? Wir haben uns eingehend beraten. Aus der Tatsache, dass ich bis jetzt noch nicht im Besitz der zweiten Rate bin, schließe ich, dass das Ergebnis... Eben noch, so haben Sie gesagt, dass Sie nicht geschäftstüchtig sind und jetzt fangen Sie von Geld an. Also zur Sache. Es gibt da ein paar Kopfschmerzen bei uns, wenn ich es mal so formulieren darf. Mit anderen Worten, Sie sind nicht einverstanden. Wie Sie das nun gleich wieder auslegen. Sie sagten doch vorhin selbst, Sie wären nicht empfindlich. Ja, vorhin. Also kann man nur mit Ihnen reden oder nicht? Entschuldigen Sie, wenn ich so auf das Ziel zu marschiere. Aber schließlich muss ich die Sache ja irgendwie hinter mich bringen. Leicht ist das sowieso nicht. Da dürfte ich es einem nicht noch schwerer machen. Zigarette? Ich rauche nicht. Oh. Nicht mehr. Dann werde ich jetzt auch nicht. Sie brauchen auf mich keine Rücksicht zu nehmen. Das hört man gern, aber darf man's glauben? Nein, ich rauche jetzt nicht. Das ist mir fast peinlich. Noch etwas Kaffee? Danke, danke. Ich nehme mir schon. Beate kann gern noch mal, wenn nicht er so alle ist. Nicht so viele Umstände, bitte. Ja, also... Wie bitte? Ich sagte ja, also. Ach ja, das Stück. Es gibt Probleme, deuteten Sie an? Probleme? Im Grunde nur ein Problem. Wo ist es? Was? Das Antlitz. Darf ich Sie bitten, sich etwas genauer auszudrücken? Das Antlitz der Klasse. Welcher Klasse? Welche Klasse hat bei uns ein Antlitz? Die Arbeiterklasse. Ja, was haben denn die anderen... Nur ein Gesicht, wie? Beate, Dobberkau ist wohl noch nicht. Aber wenn er kommt, sofort. Gut, Mädchen, danke, Ende. Wissen Sie, ich bin gar nicht scharf auf Sie. Wie bitte? Auf Beate, es reizt mich gar nicht. Vielleicht stimmt was nicht mit mir. Wovon sprachen wir? Vom Antlitz. Ja, wo ist es? Wo es ist? In Ihrem Stück meine ich, die unverwechselbare Individualität, die zugleich als Repräsentanz der gesamten Klasse, Sie wissen schon, was ich meine. Hm. Mit einem Wort, die große Arbeiterfigur, Sie verstehen? Hm. Die fehlt. Hm. Aber die muss rein, kurz und treffend gesagt. Aha. Das Stück soll immerhin anlässlich der Arbeiterfestspiele. Haben Sie daran gedacht? Tag und Nacht. Und da verstehe ich nicht, wie Sie. Na gut, lassen wir das. Also, Arbeiterfestspiele anlässlich dieses Anlasses und überhaupt die große unverwechselbare muss da rein. Noch eine Figur mehr? Das geht nicht. Warum nicht? Das Stück ist für das Arbeitertheater des VEB Gärungschemie geschrieben. Es hat so viele Rollen, wie Darsteller da sind. Das musste genau aufgehen, daran habe ich mich gehalten. Das war nicht leicht, aber ich habe es auf mich genommen. Wenn ich jetzt noch eine Figur, das macht das ganze Unternehmen undurchführbar. Mit euch kann man einfach nicht reden. Beate, wenn Dobberkau kommt. Nein, auf keinen Fall gleich reinschicken. Es zieht sich hin. Mach uns noch einen Kaffee. Bitte, danke, Ende. Sagen Sie mal... Ja? Sie haben doch das Stück gelesen. Aber das ist doch, dagegen muss ich mich in aller Form verwahren, Kollege. Bechtold. Das weiß ich. Das ist nicht der richtige Ton, Kollege Bechtold. Ich habe mir nur erlaubt zu fragen, ob Sie das Stück gelesen haben. Eine klare Antwort, die nur ein Wort lang zu sein braucht, ja oder nein, klärt den Sachverhalt. Sie bringen eine sehr polemische Note. Haben Sie das Stück gelesen, ja oder nein? Erst war der Abteilungsleiter zum Lehrgang. Da musste ich in die Lücke springen. Dann war meine Sekretärin krank, die Beate. Da musste ich meine Post selber schreiben. Ein Fingersuchsystem, Sie verstehen. Dann lag ich selbst 14 Tage auf der Nase. Das ist nur ein Bruchteil. Sie wollen damit sagen, Sie haben das Stück nicht gelesen? Natürlich habe ich es gelesen. Warum tragen Sie dann so einen Haufen Entschuldigungen zusammen? Die Macht der Gewohnheit. Also Sie haben es gelesen? Ja. Dann müsste Ihnen eine Figur namens Klingbeil aufgefallen sein. Klingbeil, Moment mal, Klingbeil, warten Sie mal, Klingbeil. Ist das der... Der Professor Dr. Dr. Kurt Klingbeil. Ach ja. Der Astrophysiker. Genau, na wunderbar. Die Figur gefällt Ihnen? Mir gefällt, dass Sie ihn zum Arbeiter machen wollen. Was will ich? Sie merken wohl gar nicht, dass wir schon auf einer höheren Ebene diskutieren. Das ist eine glänzende Idee von Ihnen. Diesen Mann zur großen Unverwechselbarkeit. Moment mal, die Sache sieht ein bisschen anders aus. Wieso? Ich habe nicht im Mindesten an so etwas gedacht. Warum werfen Sie dann diesen komischen Klingbeil in die Debatte? Dieser Klingbeil, dieser komische Klingbeil, wie Sie ihn nennen, heute Astrophysiker, weltberühmter Wissenschaftler, Nationalpreisträger, war früher Maurer. Maurer? Ja, Maurer, Arbeiter, hat sich qualifiziert. Zu einer Leuchte der Wissenschaft, vermittels der Fähigkeiten, die im Schoße der Klasse schlummern. Das ist ein großartiger Satz. Davon könnten im Stück einige stehen. Wenn ich schreibe, bin ich zuweilen vorsichtiger, als wenn ich rede. Also, dieser Klingbeil war Arbeiter. Ist aber jetzt keiner mehr. Ich rate Ihnen gut. Machen Sie ihn wieder zu einem. Sie machen einen Witz. Mit dem jetzigen Klingbeil gewinnen Sie keine Medaille beim Festival. Die wollen andere Kaliber sehen. Mir geht's nicht um eine Medaille. Aber uns. Wir können Ihnen das Stück so nicht abnehmen, Kollege. Echt heute. Ich weiß. In meinem Vertrag stand nichts von alledem. Ich möchte euch mal hören, wenn man euch so etwas reinschreibt. Ihr würdet euch schön bedanken über diese Art der Bevormündung. Ich hätte ja wirklich Angst vor eurem nächsten Kongress. Nein. Ihr seid die Autoren. Ihr habt die Verantwortung und den Ruhm. Na also. Aber eurem Auftraggeber gegenüber habt ihr bestimmte Verpflichtungen. Und eine heißt, Klingbeil muss wieder das werden, was er mal war, Arbeiter. So ist es. Oh, danke, Beate. Die andere Kanne kannst du mitnehmen, die ist leer. Dobberkau soll unbedingt warten, es dauert nicht mehr lange. Ja, nicht die geringste Lust. Ich bin wohl total untypisch. Wie? Na, dann brauche ich wenigstens keine Angst zu haben, dass ich mal bei einem von euch in einem Buch auftauche. Sie ist doch hübsch. Wie? Ich finde es jedenfalls. Zur Sache. Übrigens, der Klingbeil ist ja gar kein Arbeiter mehr. Ich meine auch innerlich. Der muss in jedem Fall anders werden. Da ist zum Beispiel die Sache mit der Datsche. Er kriegt eine Parzelle am Schwielowsee. Obwohl es eine generelle Anordnung gibt. Er kennt einen beim Rat des Bezirks. Das ist nicht gut. Für Klingbeil ist es sehr gut. Schwielowsee, das ist Bezirk... Potsdam. Bezirk Potsdam? Und denen wollen Sie so eine Sache anhängen, dass da einer im Rat sitzt? Ich darf nicht dran denken. Gibt es denn da wirklich so einen? Was weiß ich? Vielleicht im Bezirk Frankfurt-Oder oder Neubrandenburg oder Suhl oder Gera. Aber dem Potsdamern wollen Sie den schwarzen Peter zuschieben. Das ist nicht korrekt. Man könnte einen Namen erfinden. Ich finde die ganze Sache nicht so gut. Ich auch nicht. Warum haben Sie sie dann geschrieben? Ich finde nicht gut, dass Klingbeil und der vom Bezirk so ein Ding drehen. Na bitte, das finde ich auch nicht gut. Ich kritisiere den Vorfall, unmissverständlich. Man darf nie bei der Kritik stehen bleiben, besser machen ist besser. Das soll sich Klingbeil hinter die Ohren schreiben. Sie haben Klingbeil in der Hand. Was habe ich? Die Sache ist ein Missstand, einverstanden. Das heißt, natürlich bin ich damit nicht einverstanden. Ich verstehe, weiter? Ein Missstand, der dringend abgestellt werden muss. Darüber sind wir uns einig. Also, stellen Sie ihn ab. Ich? Ja, Sie, weg damit. Hören Sie mal, Kollege. Zaumseil, ich will Ihnen helfen, Ihre Kräfte für die Bewältigung anderer Schaffensprobleme zu schonen, sehen Sie. Ich verurteile das Verhalten Klingbeils und das von diesen Bezirksfritzen. Wir alle verurteilen das. Klingbeil war früher Arbeiter. Der Bezirksfritze auch. Also, was soll das? Zwei, die früher Arbeiter waren? Ist das das Antlitz der Klasse? Das etwas Verzerrte. Ich überantworte es der Kritik. Das ist nicht fair von Ihnen. Erst stellen Sie zwei solche Figuren auf die Bretter und dann sagen Sie, nun kritisiert mal die Genossen, Genossen. Das ist auch nicht fein. Kollege, wie gehen Sie mit den Menschen um, die Sie erschaffen? Ich möchte nicht von Ihnen erfunden auf der Bühne stehen, weiß Gott nicht. So sehr erfunden ist das alles nicht. Schlimm genug, dass sowas passiert, aber muss man das noch unbedingt auf die Bühne zerren? Sie haben ja merkwürdige Ansichten. Wissen Sie, dass es Leute gibt, die sich ins Fäustchen lachen, wenn sie sowas sehen, die mit Fingern auf uns zeigen? Ich bitte Sie... Ich brauche wohl nicht noch deutlicher zu werden. Wenn ich mir diese Frau von Klingenbeil ansehe, entschuldigen Sie, wenn ich das sage, aber das ist in meinen Augen nichts anderes als eine dämliche Ziege. Das kann ich Ihnen nicht übel nehmen, denn so sollte sie auf die Zuschauer wirken. Dieses dumme Gequatsche, spießbürgerliches Gehabe. Der Nationalpreis des Mannes genügt nicht. Es muss der Nobelpreis sein. Völlig konsumorientiert. Nur Intershop und exquisit. Ekelhaft. Sie empfinden es genau richtig. Wie kann nur einer, der mal Arbeiter war, so eine Frau? Nein. Im Stück wird gezeigt, dass Klingbeil an der Fehlentwicklung seiner Frau nicht unschuldig ist. Klingbeil hat Geld. Eine Menge Geld. Das dürfen Sie ihm nicht missgönnen. Er ist ein bedeutender Wissenschaftler, der viel für uns leistet. Er hat große Fähigkeiten, ist ungemein fleißig. Das ist ja alles schön gut. Soll er ruhig einen Haufen Geld haben. Aber wozu verwendet er es? Er wirft mit dem braunen Lappen nur so um sich. Sein Lader wird sofort repariert. Die Datsche ist im Handumdrehen fertig. Das Material rollt dran, dass es nur so eine Freude ist. Die Handwerker spuren, Klingbeil lässt die Puppen tanzen. Solch traurige Tatsachen sollte man nicht verschweigen. Und das alles tut einer, der Arbeiterklasse entstammt? Ich will ihm mal was sagen. Das tut weh. Das tut verdammt weh. Denken Sie mir nicht? Ich verstehe Sie. Sie prangern das an. Endlich reden wir über die gleiche Sache. Bleiben Sie nicht dabei stehen. Greifen Sie ein in die Geschicke. Sie können das als Dichter. Was kann ich? Sie können der Entwicklung einen ganz anderen Verlauf geben. Ich höre wohl nicht recht. Sie haben es in der Hand. Was denn, um Gottes Willen? Muss sich ein Arbeiter zum verspießerten Kleinbürger wandeln? Er muss nicht, aber einige tun's. Mal unter uns. Ihnen gefällt nicht, wie Klingbeil geworden ist. Mir gefällt es nicht. Denen, die das Stück sehen werden, wenn sie es sehen werden, wird es nicht gefallen. Warum sollen wir so viele Leute ärgern? Entschuldigen Sie, Kollege Zaumseil, es fällt mir ein bisschen schwer, das alles zu begreifen. Bringen Sie den Klingenbeil, der er mal war, auf einen anderen Weg. Geben Sie ihm wieder das Antlitz. Das große Unverwechselbare. Sie sind der Schöpfer, der Menschengestalter. Schaffen Sie einen neuen Klingenbeil. Einen, zu dem wir alle freudig Ja sagen. Einen, der uns voller Hoffnung, optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Schaffen Sie einen Klingenbeil, der ein Vorbild ist, den wir lieben können. Fort mit dem Spießer her, mit dem großen Unverwechselbaren. Was sagst du, Beate? Jetzt ist er da. Was? Doppelkau ist da. Rein mit ihm, sofort. Ja, es ist soweit. Doppelkau ist da. Das ist schön, Kollege Doppelkau. Darf ich bekannt machen, das ist der Kollege... Bechtold. Ich weiß. Der Kollege Bechtold, unser Schriftsteller. Ja, Kollege Doppelkau, wir kennen uns ja noch von der Gärungschemie. Ich war bei euch in der BGL, wenn du dich erinnerst, verantwortlich für Kultur. Und dann wurde ich in den Bezirksvorstand berufen, auch Kultur. Entschuldige, dass ich dich hergebeten habe, aber ich wollte gern, dass dich der Kollege... Bechtold. Ich weiß. Ich wollte, dass dich der Kollege... Bechtold mal kennenlernt, der... Kollege, der... Der Kollege Bechtold hat ein Stück für das Arbeitertheater der Gärungschemie geschrieben. Das heißt, der schreibt noch daran, nicht wahr, Kollege? Bechtold. Ich weiß. Im Mittelpunkt dieses Stückes steht nun die große Unverwechselbar. Einen kleinen Moment bitte, Kollege. Zaumseil. Ich weiß. Einen kleinen Moment. Da ist wohl noch eine Kleinigkeit. Lassen Sie mich zu Ende führen, Kollege. Bechtold, über Details können wir noch in aller Ruhe sprechen. Also, Kollege Doppelkau, der Kollege Schriftsteller wird die große, unverwechselbare Arbeitergestalt schaffen. Das wird er schon schaffen. Nun gibt es aber bei der ganzen Geschichte noch ein ernstes Problem, mit dem ich nicht hinterm Berge halten will. Du weißt, dass euer Betrieb, die Gärungschemie, der träge Betrieb eines Arbeitertheaters ist. Ich weiß nicht, ob du jemanden von diesem Arbeitertheater kennst. Da gehört zum Beispiel die Elli Müller dazu, die Zahntechnikerin von der Poliklinik im Stadtbezirk Süd, oder der Seidel Martin, der Lehrer von der US-Geschwister Scholl, oder der Zinserling Schorsch, der Redakteur von der Volksstimme, und wer nicht noch alles. Ach ja, aus der Gärungschemie ist auch einer dabei, der Weber, Rudi, aus der Buchhaltung. Das Problem ist dieses, da ist kein einziger Arbeiter dabei. Aber wir brauchen einen, mindestens einen. Wer soll sonst die vom Schriftsteller geschaffene große, unverwechselbare spielen? Ich weiß, du hast früher da mal mitgemacht. Ich weiß nicht, warum du aufgehört hast. Vielleicht war es der Schrebergarten oder irgendetwas anderes. Na, ich will mich nicht darüber auslassen. Es steht mir nicht zu, das zu kritisieren, Richard. Wir brauchen dich. Richard? So heißt du doch. Richard, wir brauchen dich. Das Arbeitertheater braucht einen Arbeiter. Das wirst du doch verstehen. Ich kenne dich als einen politisch klar denkenden Menschen. Also wir brauchen dich, Ernst. Richard, mach wieder mit. Gib dir einen Ruck und lass die blöden Karnickel sein. Ist es nicht ein herrliches Gefühl, gebraucht zu werden, Richard? Ich wüsste sonst wirklich nicht, wer die große, unverwechselbare, die unvergessliche, die ganze Klasse repräsentierende spielen sollte, die unser Schriftsteller mit seinem großen Talent. Beate, bringst du uns noch eine Tasse für den Kollegen Dobberkau? Danke. Ende. Moment mal, Kollege Zaumseil. Verstehe schon. Keinen Kaffee mehr im Magen. Gut, wir brauchen jetzt sowieso was Stärkeres. Natürlich. Entschuldige, Beate, aber keinen Kaffee mehr. Ja, ja, ich weiß, eine Zumutung. Habe mich eben geirrt. Gebe es ja zu. Sie will mal wieder kündigen, was mich das wieder kosten wird, sie zum Bleiben zu überreden. Bring uns den Cognac, Beate. Bitte. Ob es der teure sein darf, fragt sie, so ein Herzchen. Natürlich nur der teure, und beeil dich, Mädchen. Danke. Tut mir leid, diese Panne, Kollege Bechtold. Und falls du mit dem Trabi hier bist, Kollege Dobberkau, keine Bange, mein Fahrer bringt dich. Danke, Beate. Ich kann es immer noch nicht begreifen. Was denn? Dass ich nichts mit dir habe. Vielleicht deshalb immer wieder die Drohung mit der Kündigung. Meine Gleichgültigkeit kränkt Ihre Weiblichkeit, meinen Sie? Deshalb? Aus Frauen wird man nie klug. Da muss ich wohl hart mit mir ins Gericht gehen. Nein, man hat's wirklich nicht leicht. Auf solch einem Stuhl. Man kann eigentlich nur Fehler machen. Seien Sie froh, Kollege Bechtold. Wieso? Dass Sie niemand zur Rechenschaft ziehen kann. Sie brauchen sich da nur hinzusetzen und das Richtige zu schreiben. Was kann dabei schon passieren? Darauf sollten wir anstoßen. Sehr zum Wohle, liebe Kollegen und Kolleginnen. Ist der gut? Doch, der ist gut. Lässt sich trinken. Na bitte. Doch nun zu dir, Kollege Dobberkau. Worum geht es also? Dieses Stück vom Kollegen Bechtold. Es wird hervorragend, wie ich das einschätze. Es ist doch schon geschrieben. Die Hauptfigur wird ein Arbeiter sein. Aber Moment mal. Und was für ein Arbeiter? Kollege Zaumseil. Ich führe die Verhandlung. Ja, ich habe lange genug auf den Kollegen Dobberkau gewartet. Also, Lieber Richard, die Sache ist klar. Es wird also ein Stück entstehen aus seiner, des Kollegen Bechtold, genialer... Letzten Mal, Kollege Zaumsack. Ja, zum Donnerwetter, ist es euch Schriftsteller denn nicht recht, wenn man große Dinge von euch erwartet, sich erhofft? Manch einer, der weit unter seiner Qualifizierung beschäftigt ist, wäre froh, wenn man von ihm was Großes will. Das Große, nein, mein Lieber, da dürfen Sie sich nicht sperren gegen die Erwartungen, die man an Ihren Namen knüpft, an Ihr Talent. Also wollen wir mal diese Renitenz ganz schnell vergessen, ja? Über Bord, sozusagen, werfen, also gut. Richard, mein Freund, natürlich hat der Kollege Bechtold ein Stück geschrieben. Das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Nur, die Sache ist noch nicht in der richtigen Spur. Da fehlt eine Figur, die du spielen sollst. Eine Arbeiterfigur, die du einfach spielen musst. Aber damit du sie spielen kannst, muss die eben rein. Logischerweise. Und dass du... Richard Dobberkau, sie spielst, das gönne ich dir von ganzem Herzen. Ich weiß keinen Besseren, keinen, der es mehr verdient hätte als du, zwar hätten wir auch keinen anderen, doch ehrlich, Richard, du bist für mich der Geeignetste. Mensch, Bechtold, da muss ihn doch die Titte nur so aus der Feder spritzen, wenn sie sich mal den Dobberkau richtig besehen. Schon wieder Richard da sitzt, spüren sie da nicht die geballte Kraft der Klasse, und wie er seinem Erscheinen auf der Bühne, ja, förmlich entgegenfiebert, zum Wohle. Aber eins muss klar sein. Was der Richard zu spielen kriegt, darf natürlich nicht wischiwaschi sein. Da muss Fleisch auf den Knochen, den man ihm hinwirft. Da will er schon was zu beißen haben. Unser Richard... Du kannst ihm da nicht irgendwas anbieten, Kollege Bechtold, da musst du schon mächtig ran. Aber was anderes lässt dein Talent ja auch gar nicht zu. Doch Voraussetzung ist, dass du mir den Richard Dobberkau genau studierst. Denn so sieht deine Arbeit bei uns aus. Klassenbewusst, Prinzipien fest, unerschütterlich und treu im Glauben an die Dinge, die man ihm sagt. So musst du ihn gestalten. Mach aus ihm einen Dobberkau, wie er im Buche steht, natürlich auf der Bühne. Schlag bei deinen Berufskollegen nach, bei denen, die auf der Strecke heftig zugange sind. Greif sozusagen hinein ins volle Menschenleben, wie die Klassiker sagen. Hau ab! 14 Tage auf deine Datsche und dann steht die Sache wie ein Eins, bin ich mir ganz sicher, zum Wohle. Ich habe keine. 14 Tage und du hast alles hinter dir. Wolltest du was sagen, Kollege Dobberkau? Nein. Glaubst du etwa, der Kollege Schriftsteller schafft's nicht? Mhm. Keine Bange, ich habe Vertrauen zu ihm. Nein, nein, Richard. Du machst dein Glück mit der Rolle, wie ihr seid's mit dem Stück. Ihr beide macht euer Glück mit der Kunst. Wie der Peter Schreier oder die Staatskapelle Dresden oder der Ludwig Güttler, der in der ganzen Welt herumtrompetet. Ihr müsst nur die Sache richtig in den Griff kriegen und schon steht ihr genauso groß da. Dagegen ich, womit soll ich wohl mein Glück machen können? Da sieht das nicht so rosig aus. Dessen solltest du dir bewusst sein, Kollege Bechtold. Ich habe aber keine Datsche. Du hast keine? Nein. Das ist nicht wahr. Doch. Unmöglich. Doch. Du hast keine Datsche? Nein. Aha. Jetzt verstehe ich. Du willst eine, natürlich. Aber ich... Vielleicht könnte ich dir eine besorgen. Du darfst es dann aber nicht an die große Glocke hängen. Was brauchst du noch? Man kann fast alles besorgen, man muss nur die richtigen Leute kennen. Wenn ich dir aber die Datsche besorge, dann schreibst du uns auch schöne Sachen, ja? Prima, sag nichts. Einwandfrei, 7, 8, 9, klasse, wie es im Sport heißt. Ich werde mich in der Sache gründlich beraten, sie gut anklären, anorganisieren und dann straff durchziehen. Das läuft, ich verspreche es dir. Ich will aber keine Datsche, hab noch nie eine gewollt. Was ist los mit dir? Auf der Strecke hast du eindeutig einen Ausfall, wie ich bei der Beate. Pass auf, du klärst deine Sache und ich meine. Können wir uns darauf einigen? Ich verspreche dir hoch und heilig, ich zeig's der Beate. Nach Strich und Faden und allen Regeln. Der Kunst, genau, Kunst. Das ist auch das Stichwort für dich, Kollege Dobberkau. Du machst dein Glück mit der Kunst. Deine Karnickelzucht bringt dich nie auf ein Festival, obwohl ich kannte da mal einen, dem brachte seine Mopszucht um die halbe Welt. Aber was sind Karnickel gegen Möpse und erst recht gegen eine Hauptrolle im Arbeitertheater? Also, Bechtold, ich nehme mir die Beate vor. Ehrlich, ich mache es. Ich war ja ein Esel bisher, wenn ich daran denke, wer hier alles schon mit wem. Ich will keine Datsche, auch kein größeres Auto. Keine andere Frau als die, mit der ich schon über 20 Jahre glücklich verheiratet bin. Ich will auch keine andere Wohnung. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Ich habe meinen Seelenfrieden. Na, na, Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommst du ohne ihr. Was ist los, was hast du? Auch das Stück für euer Arbeitertheater kann mir langsam gestohlen bleiben. Dann machen wir mal einen Punkt. Was soll denn das? Da schafft man euch den Himmel auf Erden und dann wollt ihr nicht? Ja, Mensch, was willst du denn? In einer mir gemäßen Weise leben und in einer mir angenehmen Form über das Leben reflektieren dürfen. Und worüber? Genau. Über die Dinge des Lebens. Oder über meine seltsamen Träume. Was denn für Träume? Ich schlafe tief und fest. Neulich träumte ich, dass ich eingeladen war, um eine Auszeichnung entgegenzunehmen. Das muss kein Traum bleiben, wenn die Premiere erfolgreich wird. Jedenfalls war da einer, der uns allen die Hand gab. Ein Minister oder Hauptabteilungsleiter oder ein was weiß ich. Ich trug Handschuhe während der Begrüßungsansprache, der Laudatio und auch als die feierliche Musik gespielt wurde. Als mir später der Minister, Hauptabteilungsleiter oder der weiß ich, die Hand geben wollte, bemühte ich mich, den Handschuh von meiner rechten Hand zu ziehen. Weil es sich ja so gehört, wenn einem ein Minister oder ein weiß ich, die Hand gibt. Und er trug sie ja auch nackt. Aber der Handschuh wollte sich nicht von meiner rechten Hand ziehen lassen, weil drei Finger dieser Hand gekrümmt waren, der Daumen, der Zeige und der Mittelfinger. Sie waren in typischer Schreibhaltung verkrampft, erstarrt. Der Minister oder was weiß ich, wartete in höflicher Geduld und voller milder Güte. Doch ich konnte mich mühen, so viel ich wollte. Umsonst. Ich habe mich unendlich geschämt und wäre am liebsten in den Boden versunken. Mir kamen sogar die Tränen. Doch der gütige, milde Mann besänftigte mich. Was geht bloß alles so in euren Köpfen vor? Verdammt nochmal. Und dann sagte der Minister oder was weiß ich zu mir, warum weinst du? Du hast doch 20 Jahre keine Zeile mehr geschrieben. Hm. Über sowas denkst du nach und schreibst womöglich noch darüber. Eines rat ich dir, dann lass den Mann wenigstens nicht Minister sein, sondern eben ein was weiß ich. Und lass die Geschichte nicht hier spielen, sondern in was weiß ich. Vielleicht auch so an einer anderen Zeit. Und halt dich vor allem selbst da raus, sonst kriegst du Ärger. Ehrlich. Prost. Also, pflege ich lieber weiter meine langen Spaziergänge mit dem Hund, einem alten Dackel, und hör mir an, was er mir so erzählt. Dein Hund erzählt? Ja. Er spricht? Nur zu mir. Und was erzählt er dir? Na, dies und das. Manchmal glaube ich doch, ihr seid einfach nicht ganz dicht, ihr Schriftsteller. Gib mal was zum Besten von deinem Dackel. Beispielsweise erklärt er mir, warum er nicht hinter den Kaninchen herjagt wie die anderen Hunde. Wir haben es ihm nämlich frühzeitig abgewöhnt, einen Jagdtrieb zu haben, so dass ich schon glaubte, der sei in ihm richtig erstorben. Der Dackel hat mich eines Besseren belehrt. Er verwies mich auf das Beispiel von Cocker Arco, die alte Pfeife, wie er ihn nennt. Ein Hund aus dem Nachbarhaus. Arco, die alte Pfeife, jage schreiend, heulend, winselnd den Kaninchen in die Büsche nach und mache sich damit nur lächerlich. Er dagegen, mein Dackel, habe im Laufe seines langen Hundelebens durch einfache Beobachtung die Erkenntnis gewonnen, dass ein Hund nie des Hasen tot sei. Es zucke ihm zwar auch in allen Gliedern, doch er verzichte darauf, sich dem Gelächter preiszugeben. Weisheit veranlasse ihn, Blamagen zu vermeiden. Was steckt denn nun da wieder dahinter? Nichts. Na. Ihr Burschen denkt euch doch bei jedem Scheiß etwas, den ihr rauslasst. Oft denke ich nach über meinen Vater. Wieso über deinen Vater? Bei uns gibt es keinen Generationskonflikt. Es geht nicht so sehr um meinen Vater, als vielmehr um seine Brille. Über die habe ich mal geschrieben. Seine Brille? Für Fern- und Nahsicht in einem. Heute ist bei solchen Brillen das Fensterchen für die Nahsicht gleich eingeschliffen. Aber früher war das Brillenglas richtig geteilt. Und für die Nahsicht gab es unten einen kleinen Halbmond aus Glas. In die Trennlinie zwischen Nah und Fern setzte sich immer etwas Schmutz ab. Wenn das Auge also von Fern auf Nahsicht umschaltete, musste es immer erst über die kleine Schmutzlinie hinweg. Was hat das nun wieder zu bedeuten? Nichts, ein Fakt nur. Ich erinnere mich daran, nichts weiter. In der Kunst hat alles was zu bedeuten, sonst wäre es keine Kunst. Also, was steckt dahinter? Ich sitze lange genug auf diesem Stuhl, du machst mir nichts vor. Ich höre das Gras wachsen und dann hänge ich in der Bremse, noch ehe die Karre überhaupt losgefahren ist. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen, Kollege Zaumseil. Unter uns. Bechtold, du schreibst das Stück und ich nehme es ab. Und alles andere ist uns erst einmal Schnurz und Schnuppe. Danach sehe ich mir im Fernsehen einen Tier- oder Zahnarztfilm an oder einen alten. Mit Hans Moser, wenn er was von der Reblaus singt. Ich muss in meinem früheren Leben einmal eine Reblaus. Ja, das, und du schreibst da meinetwegen im stillen Kämmerlein deine merkwürdige Träumeraura. Aber fall damit keinem auf den Wecker, so ist uns allen geholfen. Fallen auch dem Dobberkau, der die große unverwechselbare spielen wir die Arbeiterfigur. Wo ist denn der Richard überhaupt? Weg, wie es aussieht. Aber wir haben doch mit ihm noch gar nicht über seine Rolle gesprochen, die er spielen soll. Moment. Beate, wo ist der Kollege Dobberkau? Er war doch da. Sie sagt, er sei tatsächlich da gewesen. Na und, wo ist er? Ja, Beate, wo ist er? Gegangen, sagt sie, wegen seiner Karnickel. Die könne er nicht hungern lassen, wegen... Ist gut, Mädel. Danke. Was sagst du? Nein, du musst noch bleiben. Ja, es liegt noch was Wichtiges an. Ich habe mit dir noch was, etwas zu bereden. Bis gleich, Liebes. Also Fakt ist, Dobberkau war da. Weiterer Fakt ist, er ist zu seinen Karnickeln. Ob er sich von denen auch was erzählen lässt, wie du dir von deinem Dackel... Jedenfalls letzter Fakt. Du hast es gehört, mit der Beate gehe ich das an. Nun halt du dich auch an die Abmachung. Und Dobberkau? Ich habe es dir doch schon gesagt. Dobberkau war da. Na also, was wollen wir mehr? Wir brachten ein Hörspiel von Helmut Beetz. Dobberkau ist da. Mit... Ja, bitte? Dobberkau war da. Beate, bitte. Mit Viktor Deiß. Als Kollege Bechtold und Horst Hiemel als... Was ist? Hiemer. Richtig, Beate, danke. Horst Hiemer als Kollege Zaumseil. Dramaturgie Hans Bräunlein. Was sagen Sie? Bräunlich. Richtig, Beate. Schnitt Andreas Meinetzberger und Katrin Heyer. Ton Gertraude Pasche. Regieassistenz Ingrid Hauschild. Und Regie Fritz Köhlert. Was sagst du, Beate? Fritz Güler. Aha. Danke, Beate. Ende.